drittes Kapitel. Der Name ist der Weg und das Ziel. Weder kranke noch gesunde Menschen, gebildete oder einfältige, reiche oder arme, junge oder alte Menschen haben Einfluss auf den Gottesnamen. Er besteht unabhängig von diesen Dingen und ist daher allen Menschen ohne große Kraftanstrengung, Geld oder besonderen Fähigkeiten zugänglich. Der Name ist frei von allen Belastungen. Er befindet sich im reinen Urzustand. So sollte man ihm auch begegnen, mit klarem Kopf und unbelasteten Gedanken und Gefühlen. In diesem Zustand erreicht man Gott und er wird dich segnen. Ein egoistisches Handeln und egoistische Empfindungen werden nie fruchtbar sein. Das Festhalten an irdischen Wünschen ist ein Hindernis. Die Anbetung Gottes muss frei sein von unserem Ehrgeiz und weltlichen Begierden. Das Erreichen dieses Zustandes durch inniges Gebet macht den Menschen glücklich und bringt seine Seele Gott nahe. Daraus entsteht die vollkommene Zufriedenheit. Wir tauschen die fliehende irdische Freude gegen die dauerhafte himmlische Freude ein, die in unserem Geist schon schlummert. Unser Verhalten soll gut und gerecht sein, dann sind wir in der Gegenwart Gottes und er wird uns immer beschützen. Der Sinn unseres Lebens ist ein Leben im Namen Gottes. Wenn man diese Selbsterkenntnis mit Gottes Hilfe gewonnen hat, wird er unser ganzes Wesen ausfüllen. Es ist die Liebe, Aufnahme Gottes in deinem Herzen, worin er wie ein Gefangener festgehalten wird.